Variante 2. Hey Maike, du bist auch hier? Hallo Anna. Das ist aber schön, dass ich dich treffe. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Du siehst aber gut aus. Schönes Kleid. Oh, danke. Setz dich doch zu mir. Aber gern. Was gibt's denn Neues bei dir?